Dithyrambe von Friedrich von Schiller. Nimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter nimmer allein. Kaum, dass ich Bacchus, den Lustigen, habe, kommt auch schon Amor, der lächelnde Knabe, Phöbus, der Herrliche, findet sich ein. Sie nahen, sie kommen, die himmlischen alle, mit Göttern erfüllt sich die irdische Halle. Sagt, wie bewirt ich, der Erde geborne, himmlischen Chor? Schenket mir euer unsterbliches Leben, Götter, was kann euch der Sterbliche geben? Hebet zu eurem Olymp mich empor. Die Freude, sie wohnt nur in Jupiters Saale, o füllet mit Nektar, o reicht mir die Schale. Reich ihm die Schale, schenke dem Dichter, hebe nur ein. Netz ihm die Augen mit himmlischem Taue, dass er den Styx, den Verhaßten, nicht schaue, einer der unsern sich dünke zu sein. Sie rauschet, sie perlet, die himmlische Quelle, der Busen wird ruhig, das Auge wird helle.